Kapitel 16. Unser Glaube an Krankheit. Wir werden immer das bekommen, wofür wir Glauben haben, bewusst oder unbewusst. Es gibt viel zu viele Christen, die sich im Bereich Heilung defensiv statt offensiv verhalten. Weißt du, warum wir in der Defensive sind? Weil fast jeder glaubt, dass es möglich ist, als Christ krank zu sein, weil wir zugelassen haben, dass das Normale der Welt unser Normales ist. Deshalb müssen wir unseren Sinn auf das ausrichten, was bei Christus im Himmel real ist. Passt euch nicht an die Lebensart dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eurer Gesinnung, damit ihr prüft, was Gottes Wille ist, das Gute und Wohlgefällige und Erwachsene, Römer 12,2. Wir sind, was Krankheit angeht, im Denken der Welt stecken geblieben, anstatt geistlich in das hineinzuwachsen, wer wir in Christus sind. Der Wille Gottes im Himmel ist der Wille Gottes auf Erden, göttliche Gesundheit. Wie lässt sich das beweisen? Indem wir unser Denken so erneuern, dass es den himmlischen Realitäten entspricht, damit wir den vollkommenen Willen Gottes erkennen können. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist, Römer 12, 2. Was die geistliche Seite angeht, glaube ich fest daran, dass unser Glaube an Krankheit die Tür zur Krankheit in der Gemeinde offen hält. Natürlich müssen wir uns um den Körper kümmern, den Gott uns gegeben hat, und wir werden dieses Thema am Ende des Buches behandeln. Es ist ein Bereich, den Prediger nicht gerne ansprechen, weil sie Angst haben, die Menschen zu kränken, aber es ist ein Bereich, mit dem wir uns befassen müssen, weil wir uns in vielerlei Hinsicht selbst umbringen. Aber in Bezug auf unseren Glauben leben wir immer noch wie verfluchte Menschen, obwohl wir mit Gott im Reinen sind. Weißt du, warum ich weiß, dass das wahr ist? Weil die meisten Lehren, die wir über Heilung hören, Schritte, um deine Heilung zu empfangen sind, statt es ist unmöglich, krank zu werden. Ich weiß, dass es eine große Anzahl von Christen gibt, die krank sind und körperliche Heilung brauchen. Wenn es also um Heilung geht, befassen wir uns mit dem Problem, aber warum nicht mit der Lösung? Warum predigen wir die Trennung von der Welt in Bezug auf die Sünde, aber nicht die Trennung von der Welt in Bezug auf Krankheit? Wenn man sich von der Ursache trennen kann, warum dann nicht auch von den Nebenprodukten? Verstehst du, worauf ich hinaus will? Warum solltest du dich auf etwas vorbereiten, das gar nicht möglich ist? Warum solltest du Angst vor etwas haben, das du nicht haben kannst? Denke darüber nach, was für die Welt im Bereich Gesundheit normal ist. Sie bereiten sich immer darauf vor, krank zu werden, weil Krankheit für die Welt normal ist. Die Welt erwartet nicht nur Krankheit und bereitet sich darauf vor, sie bereitet sich auch darauf vor, alt und kränker zu werden. Leider gibt es dieses höllische Glaubenssystem auch in der Gemeinde. Oft höre ich, dass Christen Witze darüber machen, dass sie etwas vergessen haben, und weil sie in ihren 40ern oder 50ern sind, lachen sie darüber und sagen, na ja, ich werde halt älter und du weißt ja, dass das Gehirn nachlässt, was ist das für ein dämonisches Gerede? Das ist die Sprache der Ungläubigen, nicht die der Menschen in Christus. Ich höre, wie Christen darüber scherzen, dass sie in ihren 50ern sind und Probleme mit dem Rücken und den Gelenken haben, darüber lachen und es auf das Alter zurückführen. Warum? Weil du dich immer noch als Sünder siehst, der unter dem Fluch steht. Wir haben zugelassen, dass die Sicht der Welt über Gesundheit in das christliche Glaubenssystem eingedrungen ist, und das hat die Art und Weise beeinflusst, wie Heilung an den meisten Orten gelehrt wird. In den wenigen Gemeinden, in denen Heilung gelehrt wird, lehren die meisten sie unter dem Gesichtspunkt, wenn du krank wirst. Wir sind einfach in die Rolle Satans geschlüpft, der neben Eva steht und sagt, wenn du diese Dinge tust, wirst du es bekommen, auch wenn du es schon hast. Satan hat kein Problem damit, wenn wir den Gedanken verbreiten, dass man geheilt werden kann, so wie er auch kein Problem damit hatte, Eva zu sagen, dass sie wie Gott sein kann. Weißt du, warum? Weil sogar Satan weiß, was du in dir hast, das Leben Gottes. Satan weiß, dass du als Gläubige er bereits geheilt bist, weil du gerecht bist. Er weiß auch, dass du, wenn er dich dazu bringen kann, dafür zu arbeiten, das zu bekommen, was du bereits hast, das loslassen wirst, was du hast, weil du denkst, dass du es nicht hast. Und du wirst deine ganze Zeit damit verbringen, im Glauben zu leben und zu versuchen, das zu empfangen, was Jesus bereits in dich hineingelegt hat. Deshalb wirst du im Neuen Testament keine Lehre finden, die besagt, dass man auf seine Heilung warten oder auf Gott harren soll, dass Heilung geschieht. Auch wenn es geglaubt und gelehrt wird, steht es nicht in der Bibel. Warum gibt es also eine lange Geschichte von Christen, die darauf warten, dass Gott etwas für ihre Heilung tut? Satan versucht, die Gläubigen dazu zu bringen, an Krankheit zu glauben, und dann daran zu arbeiten, dass sie geheilt werden. Er will, dass du loslässt, was du hast, und dann dafür arbeitest, das zu bekommen, von dem du glaubst, dass du es nicht hast. Satan hat der Gemeinde diese Lüge eingeimpft, und wir predigen sie jetzt für ihn und dann wundern wir uns, warum so viele Menschen in der Gemeinde krank sind. Die Gemeinde predigt den Glauben und die Autorität aus der Perspektive, nachdem du krank geworden bist, und nicht aus der Perspektive des du kannst nicht krank werden. Wir sollten uns nicht am Normal der Welt orientieren, um unser Normal zu bestimmen, sondern am Normal Christi. Unser Glaube an Krankheit hat dazu geführt, dass wir die Heilung, die uns geschenkt wurde und in der wir geschaffen wurden, sofort wieder loslassen, weil wir nicht erkennen, dass wir sie eigentlich schon haben. Wir zitieren 1. Petrus 2, 24 als etwas, das wir erlangen müssen, anstatt etwas, das wir bereits haben. Warum? Weil die meisten von uns sich tatsächlich immer noch auf der anderen Seite des Kreuzes sehen, wo Krankheit noch möglich war, und wir uns folglich selbst betrogen haben. Seht darauf, dass es niemanden bei euch geben soll, der Leute gefangen nimmt durch Philosophie und leere Täuschung, nach der Tradition von Menschen, nach den Elementen der Welt, und nicht nach dem Messias, Kolosser 2, 8. Halte dir einmal vor Augen, was in der Welt in Bezug auf Krankheit normal ist. Hast du schon mal von der Grippesaison gehört? Ich bereite mich nie darauf vor, die Grippe zu bekommen. Weißt du, warum? Weil Jesus die Grippe nicht bekommen kann. Wenn Jesus keine Grippe bekommen kann, kann auch ich keine Grippe bekommen. Im Himmel gibt es keine Grippesaison. Ich habe keine Angst, Krebs zu bekommen. Weißt du, warum? Weil Jesus keinen Krebs bekommen kann und es im Reich Gottes keinen Krebs gibt? Das bedeutet also, dass ich keinen Krebs bekommen kann, weil es ihn in dem Reich, in dem ich lebe, gar nicht gibt. Meine Realität ist das, was im Thronsaal Gottes real ist, nicht das, was auf der Erde real ist. Es gibt so viele Dinge, die die Welt für normal hält, dass wir sie einfach als normal für uns akzeptiert haben. Und weißt du, was wir tun? Wir sehen die Dinge aus einer irdischen Perspektive und versuchen, unsere Autorität in Jesus zu benutzen und Bibelstellen über Heilung zu bekennen, um diese Krankheiten fernzuhalten. Anstatt dich so zu verhalten, als könntest du krank werden, und zu versuchen, dich dagegen zu wehren, solltest du den Standpunkt einnehmen, dass es unmöglich ist, krank zu werden. Kürzlich sah ich, wie eine Gemeinde für den Monat des Bewusstseins für Krebs warb. Wie höllisch kann man nur werden? Warum sollten wir eine Krankheit fördern? Man könnte genauso gut einen Monat des Bewusstseins für Unzucht, oder einen Monat des Bewusstseins für Völlerei einführen. Wir wissen aber, dass keine Gemeinde über Völlerei sprechen wird. Zu viele wollen ihren Kuchen oder auch zwei oder drei haben. Warum beteiligen wir uns daran, die Menschen auf eine Krankheit aufmerksam zu machen, aber nicht auf eine Sünde? Warum sollten wir das Problem fördern, aber nicht bereit sein, die Ursache bekannt zu machen? Das liegt daran, dass wir glauben, dass Krankheit nicht nur möglich, sondern Teil des Lebens ist. Ich weigere mich, an den Sensibilisierungsmonaten für bestimmte Krankheiten teilzunehmen. Warum sollte ich den Fluch fördern? Warum haben wir nicht den Monat des Bewusstseins für Heilung oder den Monat des Bewusstseins für das Blut Jesu? Anstatt eine rosa Schleife zu tragen, um für den Teufel zu werben, warum nicht eine rote Schleife tragen und für das Blut werben? Wir haben uns so sehr an den Fluch gewöhnt, dass selbst die Erwähnung des Fluches den Leuten seltsam vorkommt und ich spreche von Christen. Ich weiß, dass einige wohlmeinende Christen an diesen Dingen teilnehmen, weil sie einen geliebten Menschen verloren haben oder weil ein enger Freund oder Verwandter gerade ein Problem durchmacht. Ich verstehe, dass es aus einem Herzen der Liebe und vielleicht der Ehre heraus geschieht, aber es entstammt einer vom Fluch beeinflussten Denkweise. Wenn du nach einer Möglichkeit suchst, einen geliebten Menschen zu ehren, der wegen einer Krankheit in den Himmel gekommen ist, gibt es viel bessere Möglichkeiten, das zu tun, als Werbung für den Teufel zu machen. Autismus-Monat. Krebs-Monat. Herzkrankheiten-Monat. Parkinson-Monat. Für fast jede Krankheit gibt es einen Monat, in dem sie geehrt wird, und was du ehrst, wirst du fürchten, und was du fürchtest, dem wirst du dienen. Es mag aus Mitleid geschehen, aber es ist die Hölle, die es vorantreibt. Je mehr es für dich normal wird, desto mehr wird es für dich möglich. Anstatt zu versuchen, Geld für eine Organisation zu sammeln, bei der der Großteil der Gelder in die Verwaltungskosten fließt, warum sollten wir nicht unsere Zeit und unsere Finanzen dazu verwenden, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, was uns durch die Erlösung geschenkt ist? Warum sollten wir uns nicht dafür einsetzen und werben, durch Jesus musst du nie wieder krank sein und, wenn du derzeit eine Krankheit in deinem Körper hast, wird er dich jetzt heilen? Wir sind ein Geist mit dem Herrn, warum sollten wir noch an Krankheit glauben? Wenn wir für die Sünde tot sind, sind wir auch für die Krankheit tot. Wenn wir für die Ursache tot sind, sind wir auch für das Nebenprodukt tot. Leute, wir sind tot für die Krankheit, warum lassen wir sie also wieder auferstehen? Das wissen wir, dass unser alter Mensch mit hingerichtet wurde am Kreuz, damit der Mensch der Sünde abgeschafft wird, so dass wir nicht mehr der Sünde als Sklaven dienen. Wer gestorben ist, ist nämlich freigesprochen von der Sünde, Römer 6, 6-7. Tote Menschen können nicht krank werden, warum solltest du also etwas anderes denken? Als du mit Christus gestorben bist, wurdest du von der Krankheit befreit. Die Welt hat ihre ganze weltliche Weisheit über all die Dinge, die mit deinem Körper schiefgehen können, und das Alter, in dem diese Dinge passieren. Sie hat eine Liste mit verschiedenen Untersuchungen, die du in verschiedenen Altersstufen durchführen lassen musst. Sie haben eine Liste mit Dingen, für die du abhängig von deinem Geschlecht, deiner Ethnie und deiner Herkunft anfällig bist. Und weißt du was? Ihre Liste ist mir egal. Ich höre immer wieder von Christen, dass sie sagen, Schat, du musst dich weise verhalten, wovon reden die meisten? Sie wollen, dass du die Weisheit der Welt anwendest, aber diese Weisheit wird dich umbringen. Wenn du mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hast und dich krampfhaft auf das Wort für deine Heilung gestellt hast, es dir aber schwer gefallen ist, dich mit dem Leben Gottes zu verbinden, ist es manchmal sicherlich ratsam, zum Arzt zu gehen und sich helfen lassen. Es ist wichtig, dass wir uns den Glauben nicht vorspielen. Wenn du ärztliche Hilfe brauchst, dann hol dir ärztliche Hilfe. Die Leute denken vielleicht, ich sei gegen Ärzte und Medizin, aber das ist völlig falsch. Ärzte haben vielen Christen das Leben gerettet, andererseits ist die moderne Medizin nicht im göttlichen Plan Gottes enthalten. Es gibt viele Menschen, deren Leben durch einen Arztbesuch gerettet wurde, aber es gibt auch Menschen, die durch einen Arztbesuch ihr Leben verloren haben, weil der Arzt einen Fehler gemacht hat. Schon oft haben mich Leute gefragt, ob sie zum Arzt gehen sollen. In den meisten Situationen habe ich ja gesagt. Warum? Wenn du denkst, dass du zum Arzt gehen solltest, zeigt mir das, wie es um deinen Glauben bestellt ist. Die meisten dieser Menschen wollen zum Arzt gehen, sie suchen nur jemanden, der ihnen sagt, dass es in Ordnung ist, zum Arzt zu gehen, ohne dafür verurteilt zu werden. All das sage ich aus folgendem Grund: Wenn es um Leben und Tod geht und es dir schwer fällt, dich mit dem Leben Gottes zu verbinden, ist es weise, zum Arzt zu gehen und dir mögliche Hilfe zu holen. Aber die Weisheit der Welt, vor der ich dich warne, ist die Weisheit, die immer auf der Suche nach etwas ist, das auf ihrem weltlichen Wissen beruht. Die Weisheit der Welt ist immer auf der Suche nach dem Fluch und bereitet sich auf den Fluch vor. Nun, was du suchst, wirst du auch finden, das ist garantiert. Warum sollte ich das tun, wenn ich für die Weisheit der Welt tot bin? Ich handele nicht nach der Weisheit der Welt. Der Satz "Du solltest lieber weise handeln" bringt die Menschen um. Immer wenn ich im Glauben aufbrach, um dem Plan Gottes für mein Leben zu folgen, sagten mir die Leute, Du solltest lieber weise sein, wäre ich ihrer Weisheit gefolgt, hätte ich keine Wunder erlebt. Ich weiß noch, dass mir Pastoren während der Ausbreitung von Covid sagten, ich solle Weisheit walten lassen. Dieselben Pastoren schlossen ihre Gemeinden wegen Weisheit. Als ich noch als Pastor im Bundesstaat Arkansas tätig war, wurde ich von der lokalen und bundesstaatlichen Regierung heftig angegriffen. Obwohl der Gouverneur von Arkansas den Nachrichtenreportern mitteilte, er werde meine Gemeinde schließen, hielt ich meine Gemeinde offen und lud Menschen mit Covid ein, in unsere Gemeinde zu kommen und geheilt zu werden. Weißt du, was dann passierte? Die Leiter anderer Gemeinden haben mir gegenüber zugegeben, dass sie sich wünschten, sie wären meinem Beispiel gefolgt und hätten ihre Gemeinde nicht geschlossen. Ich schaue nicht auf die Experten der Welt, dass sie mir sagen, was im Reich Gottes möglich ist. Ich schaue nicht auf einen Kalender, der mir sagt, wann bestimmte Teile meines Körpers überprüft werden müssen und wann ich meine Autorität über mögliche Probleme einsetzen muss, nur weil ich alt bin. Warum sollten wir danach Ausschau halten, dass etwas schief geht, wenn Gott uns doch gerecht gemacht hat, damit alles gut bleibt? Gerechtigkeit wirkt sich nicht nur auf deine Position bei Gott aus, sondern auch auf deine Position gegenüber dem Fluch in der Welt. Wir sind so gerecht gemacht, dass das Unrecht uns nichts anhaben kann, es sei denn, wir denken, dass es das kann. In Christus sind wir unantastbar, es sei denn, du denkst, du seist es nicht. Was immer du für möglich hältst, ist auch möglich, und dein Glaube wird sich daran festhalten. Möglichkeiten sind die Hoffnungen, die du in deiner Seele hast, und was auch immer deine Seele hat, hat auch deinen Glauben, und was deinen Glauben hat, wird in deinem Leben entstehen. Kann es sein, dass Christen nur deshalb krank werden, weil wir glauben, dass es noch möglich ist?